Mein stürmischer Morgen. Mutter Natur zeigt ihre entfesselte Seele. Ein gewaltiges Wolkenjagen, ein 360-Grad-Panorama höllischen Treibens am Himmel im berauschenden Tempo. Dort klatscht es die Wolken an den Berg, dort drüben reißt es sie gerade auf, dort haben sie den Gipfel lahmgelegt und es bläst und es tobt und ausgerechnet ich bin das Weltkind in der Mitte. Wofür werde ich belohnt? Wandern im Sturm ist Tanzen mit schwerem Gerät. Das ist eine fränkische Offenbarung, hier, wo die Masurka Barschlenkerer heißt. Wer durch den Sturm tanzt, erfährt die alten Schritte neu und singt und ruft und brüllt und heult gegen den Wind und bald nur noch mit ihm. Womit hab ich solch Pilgerseligkeit verdient? Nur weil ich auf einem Weg bin, der unter diesem Glückssturmhimmel aufs Schönste durch eine sich zunehmend öffnende, sanft gehügelte Landschaft meandert? Dieser elende Kolonnenweg, diese Erschießungsrampe, diese Anlaufspur zum Mord, muss ich damit jetzt zurechtkommen? Drum ist so kalt draußen im Wald.